Frau Hustekuchens Leben mit Frosch, 11. Juli 2014. Warum ich eine oder keine schlechte Mutter bin. Sobald Frau Mutter ist, ist Frau automatisch unter permanenter Beobachtung und Bewertung. Jede und jeder weiß total gut über Erziehung, Aufzucht und Pflege diverser Lendenfrüchte Bescheid. Und natürlich auch über fremde Kinder. Der hat bestimmt Hunger, dem ist bestimmt langweilig, der will bestimmt aus der Trage oder dem Tuch raus. Stillen, wickeln, schlafen, essen, spielen, anziehen. Alles große, weltbewegende Fragen oder nein, vielmehr alles voller Antworten. Ungefragte. Und wie Frau es macht, ist es natürlich falsch. Macht Frau es comme il faut, ist es nicht alternativ genug. Macht Frau dann ihr eigenes Ding, ist es zu alternativ. In diesem lesenswerten Artikel, den ich in meinem Blog verlinkt habe, habe ich zum ersten Mal den Begriff Mommy Wars gelesen. Mütter, die sich bekriegen, weil sie Mütter sind. Ich zitiere aus dem Artikel. Wir Mütter kennen sie zur Genüge, die vielen Vorurteile, die es über uns gibt. Da werden alle Aspekte bedient. Wer nicht stillt, ist eine schlechte Mutter. Wer nicht trägt, ist eine schlechte Mutter. Wer falsch trägt, ist übrigens auch eine schlechte Mutter. Wer nicht selbst fürs Baby kocht, ist eine schlechte Mutter. Wer kein Baby-led Weaning praktiziert, ist eine schlechte Mutter. Wer arbeitet, ist eine schlechte Mutter. Wofür hat sie überhaupt Kinder gekriegt? Wer zu Hause bleibt, ist eine schlechte Mutter. Glucke! Wer seine Kinder in die Kita schickt, ist eine schlechte Mutter. Rabenmutter! Wer nicht impft, ist eine schlechte Mutter. Wer impft, ist es natürlich auch. Wer Homöopathie in Erwägung zieht, ist eine schlechte Mutter. Wer Antibiotika gibt, ist eine schlechte Mutter. Wer seine Kinder vegan ernährt, ist eine schlechte Mutter. Wer ihnen Fleisch zu essen gibt, sowieso. Und so weiter und so fort. Diese Liste ließe sich endlos verlängern und fortführen. Zitat Ende. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Der Frosch und ich, wir machen unser eigenes Ding, wie es für uns passt und wie es für uns gut ist. Ich bin, wenn ich mein Fröschlein und seine Entwicklung so ansehe, eine gute Mutter, weil er offen ist und freundlich und lustig und lieb, weil er wächst und gedeiht, weil er weiß, dass ich komme, wenn er ruft, weil ich immer für ihn da bin, weil ich ihm vorsinge, erzähle, mir mit ihm den Sonnenaufgang ansehe, wenn er Zahnweh hat, weil ich ihn trage, gerne und viel, weil ich ihn zwar nicht stillen kann, aber unsere Flaschenzeit trotzdem ganz nah und eng und verschmust ist, weil er nie krank ist, einmal 3 Tage Schnupfen, einmal Fieber mit Durchfall, blöde Zähne vermaledeite, weil er nicht fremdelt und mir trotzdem zeigt, dass er mich braucht, weil er sich an Neues herantraut und auch mal von mir wegtraut, weil er sich alleine beschäftigen kann, aber auch gerne mit anderen spielt, weil er Kinder und Tiere liebt, weil er ohne Angst ist. Ich bin, wenn ich mir manche Fakten so ansehe, eine schlechte Mutter. Weil ich wieder angefangen habe zu rauchen, weil ich Pausen brauche, 5 Minuten für mich, draußen alleine, 3 Zigaretten am Tag und wenn Besuch da ist, auch mal 4 oder 5. Weil der Frosch noch nicht geimpft ist, weil ich meinem Kind keinen Brei gebe, weil er zum Schlafen die Flasche braucht, weil er nicht durchschläft, weil er keine Schuhe hat, sondern nur Lederpuschen, weil ich ständig am Handy oder am Tablet hänge, weil ich mein Kind nicht in die Kita gebe, weil ich mein Kind vielleicht doch vor Ablauf meiner Elternzeit in die Kita gebe, um wenigstens mal ein paar Stunden für mich zu haben, weil ich manchmal, wenn der Frosch schreit, denke, oh nee, nicht schon wieder und nicht armes Fröschlein, weil ich gerne mal alleine aufs Klo gehen würde oder duschen in Ruhe, weil ich gerne mal wieder länger als 4 Stunden am Stück schlafen würde, weil ja auch mal die Glotze läuft und der Frosch hinsieht, weil der Frosch Techno hört und Metal, weil ich Autofahren liebe und gerne mal den längeren Weg nach Hause fahre, weil ich mich in dem Moment kurz mal kinderlos und erwachsen fühlen darf, weil ich mich verunsichern lasse und dann nicht auf den Frosch und mein Bauchgefühl höre, weil ich auf mein Bauchgefühl höre, was vieles anders fühlt, als Mann es so tut. Ich möchte, dass wir Mütter uns hier in diesem Blog als Menschen begegnen, als verschiedene Frauen, die zufällig gemeinsam haben, dass sie Kinder haben, und nicht als Mütter, die sich ihre Grundsätze gegenseitig um die Ohren hauen, bis kein Gras mehr wächst und keine mehr steht. Noch ein Zitat zum Schluss, wieder aus dem oben verlinkten Artikel. Für uns alle als Mütter kommt es darauf an, uns gegenseitig gelten zu lassen, die andere sein lassen, wie sie nun mal ist, ohne sich davon bedroht und in der eigenen Auffassung von Mutterschaft angegriffen zu fühlen. Zitat Ende. Also Mamas, habt euch bitte lieb.